Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 10. Dezember 1790 bis Juli 1791. Erblichkeit und Käuflichkeit aller Ämter werden abgeschafft. Den Priestern, die sich weigern, den Eid auf die Verfassung zu leisten, wird verboten, ihr Amt auszuüben. Mirabeau wird zum Vorsitzenden der Nationalversammlung gewählt. Claude Duplessis ändert seine Meinung. Ich halte das nicht mehr aus. Lassen wir sie heiraten, bevor ich vor Erschöpfung sterbe. Annette geht ins Zimmer ihrer Tochter und überbringt ihr die Botschaft. Jetzt hast du, was du wolltest. Dann lässt du jetzt aber auch diesen Unsinn mit Monsieur Danton und diesem Fréron. Wie nennt ihr ihn? Knickel. Den will ich ja auch nicht mehr sehen. Ab sofort benimmst du dich. Ich werde die Tugend in Person sein. 29. Dezember 1790. Die Trauzeugen. Maximilien Robespierre, Jérôme Pétion de Villeneuve, der Schriftsteller Louis-Sébastien Mercier und der Freund des Herzogs, der Marquis de Siary. Eine diplomatische Auswahl, die sowohl den linken Flügel der Nationalversammlung abdeckt, als auch die Literatenszene und die Orleanisten. Eigentlich hätte ich alle Lafayette, Louis Sulot, Marat und den Scharfrichter Sanson gewollt. Wirst du jetzt reich? Die Mitgift beträgt 100.000 Livres. Was? Und es gibt ziemlich wertvolles Silberzeug. Ach, sieh an. Mhm. Und hast du vor, ihr treu zu sein? Selbstverständlich. Sag mal, was ist denn das für eine Frage? Das wird man wohl fragen dürfen. Ich liebe sie. Sie nehmen eine Wohnung in der Rue de Cordelier, gleich ums Eck von den Dantons. Weil ich nie dachte, dass ein solches Glück auch mir zustoßen könnte. Denn vor 2 Jahren hatte ich nichts. Und nun habe ich dich. Und ich habe genug Geld, um gut leben zu können. Und ich bin berühmt. 14. Mai 1791. Die Nationalversammlung verbietet Arbeiterzusammenschlüsse und Streiks. Am 26. Mai wird der Louvre zum Museum bestimmt. 20.000 Köpfe müssen räumen. L'ami du peuple, Nummer 497. Jean-Paul Marat, Herausgeber. Beruft schnellstens ein Militärtribunal. Einen obersten Diktator. Jetzt ist der Zeitpunkt, die Köpfe von Moutier und Bailly zu fordern. Von all den Verrätern in der Nationalversammlung. Frankreich soll vom Rhein her angegriffen werden. Bis zum Juni soll der Bruder des Königs, Artois, mit seinen Truppen bei Koblenz stehen. Der Prinz von Condé wird eine Armee in Worms kommandieren. Eine dritte Armee in Colmar soll von Mirabeaus jüngerem Bruder befehligt werden. Die Emigrés wollen das alte Regime zurück. Und zwar ohne jedwede Abstriche. Für Lafayette haben sie ein Exekutionskommando vorgesehen. Nach alter Gewohnheit rufen sie die Herrscherhäuser Europas um Unterstützung an. Diese Revolutionäre stellen eine Gefahr dar. Aber keine Frage. Louis ist weder tot noch gestürzt. Die gottgewollte Ordnung Europas muss erhalten werden. Aber dessen Versailles heranreichen, kann man ihn doch nicht einmal ernsthaft inkommodiert nennen. Ich treibe Wien und Berlin nach Kräften dazu, sich in die französischen Angelegenheiten zu involvieren, um selbst die Hände frei zu haben. Die Zarin Katharina braucht ihre Hände wie immer dazu, Polen im Würgegriff zu halten. Leopold von Österreich hat vollauf mit Polen, Belgien und der Türkei zu tun. William Pitts Sinn ist auf Indien und die Finanzreformen gerichtet. Sie warten und schauen zu, wie Frankreich sich so lange durch Spaltung und Zwist aufreibt, bis es, so rechnen sie sich aus, ihre Pläne nicht mehr durchkreuzen kann. Ich habe Angst, dass etwas passieren könnte. Paris, Wohnung Camille Desmoulins in der Rue de Cordelier. Na, was soll passieren? Die Österreicher könnten einmarschieren. Mhm. Du wirst erschossen. Mhm. Der Hof könnte dich umbringen lassen. Du könntest entführt und in irgendeinen Kerker gesperrt werden. Ich würde nie erfahren, wo du bist. So wichtig bin ich auch wieder. Ich habe einen von deinen Briefen gesehen, in denen dir mit dem Tod gedroht wird. Das kommt davon, wenn man fremde Post liest. Da erfährt man Dinge, die man lieber nicht wissen möchte. Bald werden wir in Kellerlöchern hausen müssen wie Mara. Vielleicht verlässt du mich irgendwann. Wegen einer anderen. Wie kommst du darauf? Ich bin in so einer Stimmung heute. Ich muss mir immer vorstellen, was passieren könnte, wenn ich nie für möglich gehalten habe, dass man so glücklich sein kann. Paris, im Haus Mirabeau. Wie geht's? Geht so. Nein, die Frage ist ernst gemeint. Sind Sie Zyniker durch und durch, Danton? Oder hegen Sie insgeheim ganz verschämt noch ein paar Ideale? Wo stehen Sie tatsächlich? Kommen Sie, ich muss es erfahren. Wer soll König sein? Louis oder Philippe? Oder vielleicht keiner von beiden. Sind Sie Republikaner, Danton? Robespierre sagt, es kommt nicht auf das Etikett einer Regierung an, sondern auf ihre Natur, die Art, wie sie geführt wird, ob es eine Regierung für das Volk ist. Aber Sie sagen nicht, welche Natur Sie als die richtige sehen. Meine Zurückhaltung ist Absicht. Ja, das denke ich mir. Hinter Parolen lässt sich so einiges verstecken. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, nicht schlecht. Dazu stehe ich. Sie haben es erfunden. Heißt es. Aber Freiheit beinhaltet was? Ach, muss ich das für Sie definieren? Solche Dinge fühlt man. Jetzt werden Sie sentimental. Sentimentalität hat ihren Platz in der Politik, so wie im Bett auch. Zu den Betten kommen wir noch. Wollen wir uns erst einmal dem Praktischen widmen? Die Kommune soll neu geordnet werden. Es wird Wahlen geben. Das Amt gleich unter dem des Bürgermeisters wird das des Administrators sein. Es soll 16 Administratoren geben. Sie möchten einer davon sein. Sagen Sie. Warum, Danton? Weil ich der Stadt dienen möchte. Zweifellos. Mir selber ist einer der Posten sicher. Wenn Sie meine Unterstützung wollen, muss ich mich auf Ihr gemäßigtes Verhalten verlassen können. Das können Sie. Voll und ganz? Ja. Sie kooperieren nicht mit den Leuten. Sie operieren bloß mit ihnen. Ich treibe sie dahin, wo ich sie haben will. Das könnte Mäßigung sein oder es könnte Eskalation sein. Ja, aber das Dumme ist, dass Mäßigung wie Schwäche aussieht, nicht wahr? Apropos Eskalation. Ich bin nicht sehr glücklich über die Ausfälle gegen mich, die sich ihre Cordelier-Journalisten leisten. Mirabeau, die Presse ist frei. Ich diktiere Journalisten in meinem Distrikt nicht, was sie zu schreiben haben. Nicht einmal dem, der gleich neben ihnen wohnt? Ach, Camille. Ich dachte, dem schon. Camille muss der öffentlichen Meinung immer einen Schritt voraus sein. Ja. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als es so etwas wie öffentliche Meinung nicht gab. Niemand hatte je davon gehört. Ja. Also schön, Danton. Betrachten Sie sich als gewählt. Ich werde Sie in puncto Mäßigung beim Wort nehmen. Gut. Und ich werde auf Ihre Unterstützung zählen. Das können Sie. So, und jetzt erzählen Sie mir den Klatsch. Hinter der Fassade des Tuilerien-Schlosses, auf dem die neue Tricolore weht, vor dem die Nationalgardisten patrouillieren, isst und trinkt der König, nimmt zu, gerät selten außer Fassung. An eine Aussöhnung ist nicht mehr zu denken. Nur Waffengewalt kann den Schaden wieder gut machen. Mein größter Fehler ist eine innerliche Trägheit, die jede geistige Anstrengung für mich zur Strafe macht. In der linken Presse nennt man Lafayette nicht mehr bei seinem Titel, sondern bei seinem Familiennamen, Mottier. Der König heißt jetzt Louis Capet. Die Königin ist die Frau des Königs. Durch das Schiff von Saint-Sulpice trampelt ein Volkshaufen unter Absingen der Weise, die Aristokraten an die Laterne. Die Tanten des Königs, Madame Adelaide und Victoire, reisen heimlich nach Rom aus. Daraus ergibt sich die große Wahrheit, dass wenn die 15. Juli 1791, der Abgeordnete Antoine Barnard vor der Nationalversammlung. Dass auf der Linie der Freiheit die erste Handlung, die noch folgen könnte, die Vernichtung des Königtums wäre. Und dass auf der Linie der Gleichheit die erste Handlung, die noch folgen könnte, der Angriff auf das Eigentum wäre. Danton sieht Mirabeau im Rathaus. Es ist 3 Uhr, ein Nachmittag Ende März. Mirabeau? Der Comte lehnt an einer Wand, den Mund halb geöffnet, als erhole er sich von großer Anstrengung. Danton bleibt stehen. So dürfen Sie mich nicht mehr nennen. Riquetti heiße ich jetzt. Adelstitel sind von der Versammlung abgeschafft worden. Fehlt Ihnen etwas? Nein. Doch, doch. Um ehrlich zu sein, Danton, ich bin krank. Ich habe Schmerzen. Hier. Da. Und ich kann nicht richtig sehen. Hat ein Arzt Sie untersucht? Mehrere. Sie schieben es auf meine cholerische Veranlagung und verschreiben mir Kompressen. Sie sollten sich ausruhen. Setzen Sie sich doch wenigstens hin. Ich muss an den Tod des alten Königs denken. Als er starb, so heißt es, fand sich niemand, der bereit war, den Leichnam herzurichten. Der Gestank war so bestialisch und der Anblick so grässlich. Unsere Könige, sie halten sich für unverwundbar. Weil sie von Gottes Gnaden regieren, meinen sie, Gott in der Tasche zu haben. Sie missachten meinen Rat, meinen ehrlichen, durchdachten, wohlmeinenden Rat. Ich will sie retten, ich. Der einzige Mensch, der das kann, sie meinen, sie könnten alle Vernunft fahren lassen, allen gesunden Menschen verschaden. Mirabeau. Ich bin so todmüde, Danton. Oh, meine Zeit ist abgelaufen. Wenn ich an schleichende Gifte glauben würde, dann würde ich denken, jemand hätte mich vergiftet, denn es fühlt sich an wie der Tod auf Raten. Grüßen Sie mir Ihre liebe Frau und den armen kleinen Camille. Arbeit. Wieder an die Arbeit. Am 27. März brach der 42-jährige Honoré Gabriel Victor de Riquetti, ehemals Marquis de Mirabeau, unter rasenden Schmerzen zusammen und wurde in sein Haus in der Rue Chaussée d'Alentin gebracht. Als er am 2. April um 8:30 morgens starb, war er ohne Bewusstsein. Es wird dunkel. Lucille ist in der Rue Condé bei ihren Eltern. Camille sitzt zu Hause im unbeleuchteten Zimmer. Jeanette steckt den Kopf zur Tür herein. Möchten Sie vielleicht jemanden zum Reden? Nein. Aber der Abgeordnete Robespierre ist hier. Robespierre sieht abgespannt und verhärmt aus. Seine blasse Haut hat einen Gelbstich. Unsicher zieht er sich einen Stuhl heran und setzt sich Camille gegenüber. Schläfst du nicht genug? Ich habe Albträume, dann wache ich auf, bekomme nicht richtig Luft. Ich wünschte, ich wäre robuster. Wollen wir eine Flasche köpfen und auf den glorreichen Verstorbenen trinken? Nein, danke. Ich habe in letzter Zeit zu viel getrunken. Max? Ah. Was wird jetzt geschehen? Der Hof wird sich einen neuen Berater suchen und die Versammlung einen neuen Herrn. Das ist Barnards große Stunde, wobei er kaum an Mirabeau heranreichen kann. Max? Du hast mit Mirabeau gehasst. Nein, ich hasse nicht. Hass trübt das Urteilsvermögen. Du standest Mirabeau zu nah. Du hast dich in Gefahr gebracht. Ja. Aber ich hatte ihn gern. Ich glaube fast, er wollte dir ein Vater sein. In Vätern kann man sich täuschen. In Zukunft müssen wir uns vor persönlichen Bindungen in Acht nehmen. Wir werden sie möglicherweise ganz abstreifen müssen. Vielleicht bist du ja gar nicht hier, um über Mirabeau zu reden. Vielleicht bist du ja gekommen, um mir zu eröffnen, dass du Adèle nicht heiraten wirst. Ich will niemandem wehtun, das ist der Hauptgrund. Und ich soll es ihr sagen. Geht es darum? Ja, das hatte ich gehofft. Ich wüsste ernstlich nicht, was ich sagen sollte. Weißt du, ich habe das Gefühl, ich kenne sie kaum. Du musst doch gewusst haben, was du tust. Schrei mich nicht an. Es gab keinerlei konkrete Abmachung, nichts war besprochen. Ich weiß eigentlich nicht einmal, wie sich das Ganze ergeben hat. Bin ich denn ein Mann, der ans Heiraten denken darf? Wieso nicht? Weil ich die ganze Zeit arbeite. Ach. Ich arbeite, weil es meine Pflicht ist. So empfinde ich es. Ich kann keine Zeit für eine Familie erübrigen. Adèle weiß, was sie erwartet. Es könnte passieren, dass ich für die Revolution Opfer bringen muss. Opfer? Das wäre für mich keine Überwindung. Es ist das, was für Opfer? Mein Leben zum Beispiel. Wovon redest du? Dann würde sie zum zweiten Mal Witwe. Dann liegt es also nicht an Adèle? Nein. Du willst einfach nicht verheiratet sein? Ja. Du hältst mich für gefühllos, aber das bin ich nicht. Ich will alles, was andere Menschen auch wollen, aber es fügt sich nicht so, also nicht für mich. Ich kann mich nicht binden, wenn ich weiß, wenn ich befürchten muss, dass die Zukunft... Machen Frauen dir Angst? Nein! Ich brauche deine Hilfe. In Ordnung. Ich kümmere mich darum. Denk nicht mehr daran. Du hast Angst, wenn du Adèle heiratest, wirst du sie lieben. Wenn du Kinder hast, wirst du sie mehr lieben als alles auf der Welt. Du hast Angst. Wenn du Menschen liebst, könnte dich das von deiner Pflicht ablenken. Aber es ist eine eigene Form von Liebe, nicht wahr? Die dir diese Pflicht auferlegt. Letztlich ist das Ganze meine Schuld. Meine und Annettes. Uns gefiel die Idee. Als Kinder hatten wir beide kein ganz leichtes Leben, nicht wahr? Aber wir haben zusammengehalten. Die Jahre in Arras, die Jahre dazwischen, das waren die schwersten. Jetzt bin ich nicht mehr so einsam. Deine Braut ist die Revolution. So wie die Kirche die Braut Christi ist. Die Nationalversammlung, durchdrungen von einer gewissenhaften Achtung für Menschenrechte. Im April 1791 wendet der Abgeordnete Robespierre einen Besitz- oder Vermögensnachweis für künftige Deputierte ab und verteidigt die Redefreiheit. Im Mai spricht er für die Pressefreiheit, gegen die Sklaverei und verlangt Bürgerrechte für die Mulatten in den Kolonien. Ende Mai fordert er erfolglos die Abschaffung der Todesstrafe. Am 10. Juni wird er zum öffentlichen Ankläger gewählt. Der oberste Richter der Stadt legt daraufhin aus Protest sein Amt nieder. Den freigewordenen Posten bekommt Jérôme Pétion. Lassen Sie mich ruhig! Sie sind abgehauen. Danton, Sie sind über Nacht geflohen. Der König, seine Frau, seine Schwester, der Dauphin, der ganze verfluchte Haufen. Für die Sicherheit war Lafayette zuständig. Entweder ist er vom Hof gekauft und hat uns verraten, oder ist ein unfähiger Trottel. Jetzt habe ich ihn da, wo ich ihn haben wollte. Wenig später, Georges-Jacques Danton im Cordeliers-Club. Durch ihr Festhalten an der Erbmonarchie hat die Nationalversammlung Frankreich einem Knechtsdasein ausgeliefert. Lasst uns ein für alle Mal Namen und Amt des Königs abschaffen. Lasst uns dieses Königreich zu einer Republik machen. Später am Tag kommt Monsieur Laclos in die Rue de Cordelier. Schwül haben wir es, Madame Danton. Er steht im Salon und streift die Handschuhe ab. Sorgfältigst, Finger um Finger. Monsieur Danton. Monsieur. Wir sollten über ein paar Dinge sprechen. Ja, sollten wir. 3 Stunden später zieht er die Handschuhe mit der gleichen Sorgfalt wieder an und geht. Paris ohne König. Ein Spaßvogel hängt einen Zettel an den Zaun um die Tuilerien. Zu vermieten. Danton plädiert überall in der Stadt für die Republik. Bei den Jakobinern erhebt sich Robespierre, um ihm zu erwidern: Was ist eine Republik? Mousseau, Anwesen von Louis-Philippe II, Joseph de Bourbon, Duc d'Orléans. Red mit mir nicht wie mit einem Dreijährigen. Félicité de Genlis, die ehemalige Mätresse des Duc d'Orléans, ist eine geduldige Frau. Nicht aufbrausen, mein Lieber. Darf ich dich erstens darauf hinweisen, dass es alles andere als wahrscheinlich ist, dass der Thron vakant wird? Wie ich höre, musste dein Vetter seine Reise vorzeitig abbrechen. Er ist auf dem Rückweg nach Paris. Allerdings, der Tölpel lässt sich einfangen. Sie haben Barnave und Pétion geschickt, um sie zurückzuholen. Du weißt, dass es der Versammlung jetzt, wo die neue Verfassung steht und nur noch vom König unterzeichnet werden muss, vor allem auf stabile Verhältnisse ankommt. Gut möglich, dass Louis in einem Monat wieder fest auf dem Thron sitzt. Aber er ist weggelaufen, verdammt. Er will dieses Land regieren und er läuft davon? Die Versammlung wird seine Handlungen vielleicht anders auslegen. Na, wie soll das gehen? Verzeih, ich bin ein einfältiger Mann. Aber die Abgeordneten nicht. Sie sind sogar ziemlich spitzfindig. Juristen großenteils. Denen traue ich nicht. Ihrem ganzen Schlag nicht. Dann überlege doch, Liebster. Wenn Louis wieder auf dem Thron sitzt, überlege doch, wie es ihn aufbringen muss, wenn du so erpicht darauf scheinst, in seine Fußstapfen zu treten. Ist das nicht Sinn und Zweck der Übung gewesen, diese ganzen 3 Jahre? Nein, länger schon. Ich soll König werden. Nur dafür habe ich doch die Gesellschaft von Leuten ertragen, die keine Aristokraten sind, die nicht jagen, die das Maul eines Rennpferds nicht von seinem Schwanz unterscheiden können. Nur dafür habe ich mir die Gönnerhaftigkeit dieses fischäugigen Laclos gefallen lassen und diesen narbengesichtigen Rohling Danton an meiner Tafel geduldet. Nur dafür habe ich bezahlt, bezahlt, bezahlt. Philipp, du bist nicht der Mann, der ihren Ambitionen Grenzen setzt. Sie werden dich verschlingen, dich und deine Kinder und alles, alles, was dir lieb und teuer ist. Wer den einen König stürzt, der kann auch einen anderen stürzen. Begreifst du das nicht? Du wärst im besten Fall ein Lückenbüßer für sie, so lange, bis sie das Gefühl haben, sie brauchen gar keinen König mehr. Von dem Tag an, an dem du sagst, ja, ich will den Thron, wirst du im Gefängnis sitzen. Und nein, keinem Gefängnis mit Gittern und Ketten, nein. Einem hübschen Gefängnis, das Monsieur Danton dir einrichtet. Einem Gefängnis mit Etikett und den reizendsten Geselligkeiten. Balletten und Maskenbällen und ja, sogar Pferderennen. Ballett mag ich nicht. Todlangweilig. Ein Kerker. Sie werden dich reinlegen, dich zerstreuen, ablenken. Ja. Und derweil das Land unter sich aufteilen. Das ist ihr Ziel. Du denkst, dass sie schlauer als ich sind, nicht wahr? Ja, viel schlauer, mein Liebster. Viel, viel schlauer. Was soll ich tun? Sag es mir, Félicité. Bitte. Sag dich von ihnen los. Schütze deinen Namen. Weigere dich, ihnen auf den Leim zu gehen. Dann willst du also, dass ich vor die Versammlung trete und Nein sage? Nein, ich will den Thron nicht. Ich habe zwar so getan, als ob, aber es war nicht so gemeint. Nimm dieses Blatt. Hier. Setz dich dahin. So. Und nun schreibe, was ich dir diktiere. Laclos wird mich umbringen. Paris, Wohnung Danton, Ecke Cour de Commerce, Rue de Cordeliers. Danton, haben Sie nichts zu trinken, da ich... Ja, doch, doch, was wollen Sie denn? Ja, ich habe zwar schon eine Flasche Branntwein Intus, könnte aber gut und gerne noch eine zweite. Na schön. Ich gehe dann. Setz dich, Camille. Bleiben Sie nur, aber halten Sie dicht, oder ich bringe Sie um. Also, Laclos... Erstens, Philipp ist ein spatzenhirniger, vertrottelter Feigling. Mhm. Zweitens, Félicité ist eine grindige, grätzige, brechreizerzeugende Schlampe. Aha. Und Teil 3 ihrer Auslassungen? Ein Coup d'État. Ein Staatsstreich. Also? Die Versammlung wird beschließen, Louis wieder auf den Thron zu setzen, weil sie ihn für ihre hübsche kleine Verfassung brauchen. Weil sie königstreue sind, Danton. Weil dieser Blödling Barnave bestochen ist. Wenn nicht schon vorher, Dann spätestens jetzt nach seiner Kutschfahrt Knie an Knie mit der Habsburger Hure. Na, haben Sie Lafayettes Bekanntmachung gesehen? Sie reden von Entführung. Sie behaupten, dieser fette Vollidiot sei gegen seinen Willen zur Grenze verschleppt worden. Also Hand aufs Herz, Danton. Wenn dem Volk derartige Lügen verkauft werden, wird es dann nicht Zeit, etwas Blut zu vergießen. Darum werden wir eine Petition einreichen. Irgendein Lohnschreiber kann sie aufsetzen, Brissot vielleicht. Sie wird Louise' Entthronung fordern. Die Cordeliers werden sie einbringen. Eventuell lassen sich die Jakobiner dazu überreden, sie mit zu unterzeichnen. Am 17. Juli kommt ganz Paris auf dem Marsfeld zusammen und feiert die Erstürmung der Bastille. Wir legen unsere Petition zur Unterschrift aus. Ja. Tausende und Abertausende von Namen. Wir ziehen damit zur Versammlung. Wenn ihr dort nicht entsprochen wird, dringt das Volk in die Manege ein, um seinen geheiligten Willen durchzusetzen, etc., etc. Die dahinterstehende Doktrin können wir später noch ausarbeiten. Ja, haben Sie noch einen? Ja, natürlich. Moment. Wir sollen also mit Waffengewalt gegen die Versammlung vorgehen? Ja. Gegen unsere Abgeordneten? Abgeordnete? Dass ich nicht lache. Und dabei Blutvergießen in Kauf nehmen, Laclos? Ja, verdammt, haben wir diesen weiten Weg zurückgelegt, nur um jetzt klein beizugeben und zu winselnden Humanitaristen zu werden? Jetzt? Wo das Ziel zum Greifen nah ist, meinen Sie, es kann eine Revolution ohne Blut geben? Nicht einmal Robespierre glaubt das. Und dann? Wenn es uns gelungen ist, Louis abzusetzen? Dann, Danton, teilen wir die Beute auf. Und teilen wir sie mit Philippe? Ja gut, er hat den Thron einmal abgelehnt, aber er wird sich über seine Pflicht klar werden. Und wenn ich Félicité dazu eigenhändig erdrosseln muss, was ich mit Wonne täte, das können Sie mir glauben. Wir regieren zusammen. Danton. Sie und ich. Wir machen Robespierre zum Finanzminister, er soll ehrlich sein, heißt es. Wir repatriieren Marat, sodass seine Flöhe die Schweizer beißen. Ich weiß. Ich weiß, was ihr vorhabt. Einen Monat nach der Thronbesteigung Philipps des Leichtgläubigen wird man Monsieur Laclos tot im Rinnstein finden. Ja, Verkehrsunfall wird es heißen. 2 Monate später liegt König Philipp tot im Rinnstein. Eine veritable Pechsträhne. Und da Philipps Erben und Rechtsnachfolger zufällig ebenfalls verblichen sind, Ende der Monarchie. Vivat, Monsieur Danton. Also, was für eine blühende Fantasie Sie haben, mein Lieber. Ja, wer genug trinkt, der sieht irgendwann Schlangen, heißt es. Wären Sie bereit, Danton? Also. Würden Sie es mit mir wagen? Freilich, täten Sie's. Ruhm und Ehre. Ich riskiere es. Alles. Um einer Fußnote in den Geschichtsbüchern willen. Mir graut vor der Vergessenheit, verstehen Sie? Oh ja. Vor dem kargen, glanzlosen Alter. Dem kümmerlichen Ende des Mittelmaßes. Sans everything. Wie der englische Barde schrieb. Da geht der arme alte Laclos. Er schrieb ein Buch einst. Den Titel weiß ich nicht mehr. Ich verabschiede mich. jetzt. Er wankt zur Tür und stößt beinahe mit Gabrielle zusammen. Ja, Gabrielle? Ich dachte, das wollt ihr sicher wissen. Sie sind wieder da. Was? Die KPs? Die königliche Familie, ja.